Tag, Hedl Landstuhle, liebe Hörer unterwegs Feed. Es ist jetzt Montag, der 31. August. Kleiner Teaser, es geht los. Ich bin wieder unterwegs. Was steht an? Eine Radreise. Und zwar von München nach Venedig mit dem Fahrrad. Bin diesmal nicht allein unterwegs, sondern mit meinem Arbeitskollege. Der fährt mit dem E-Bike, Mountainbike, mit Rucksack. Ich habe mein Trekkingrad angespannt, zwei Taschen hinten dran, relativ wenig zum Trainieren gekommen. Deshalb jetzt auf jeden Fall ein bisschen spannend. Tourplanungen sind eigentlich ganz gut. Wir wollen, wie gesagt, innerhalb von 6 Etappen in Venedig ankommen, dann noch 1-2 Badetage dranhängen, je nachdem, wie die Lage ist, noch kurz nur Venedig. Und geplant ist auf jeden Fall am Dienstag der Rückweg. Wetter soll relativ bescheiden sein, also auch ein bisschen mit Regentage und oder Regenfahrten. Achtung, gleiche Atmo. Neu dazu ist diesmal fahre ich mit Klickpedale. Bin mal gespannt, wie das geht. Idee ist es nicht wegen Stabilität, sondern eher um für die Runde tritt, um zu gucken, ob ich nicht so viel Krämpfe dann kriege oder so. Heute ist die erste Etappe. Von München geht's an den Aachensee. Haben wir gleich mal 900 Höhenmeter aufgelegt und knapp 100 Kilometer. Muss schön zum Einfahren. Und da müssen wir gucken, was es ist. Route und Planung und so veröffentliche ich alles später oder beziehungsweise danach. Nur kurz, weil ich mit der Route schon ein bisschen beschäftigt hat. Warum Aachensee? Ja, bis Nolenkries ist es zu kurz. Dazwischen ist kein Hotel. Und ja, dann kann man halt gleich mal testen, wie es ist, wenn man so mal die Steigungen macht. Ist jetzt kurz vor 8. Kumpel kommt gleich vorbei. Dann laden wir die Fahrräder auf. Dann geht's Richtung Perlacher Forst. Da wird das Auto geparkt. Und dann denke ich mal, oder hoffe ich mal, dass wir 12.30 Uhr loskomme. Und dann gibt's, wie gesagt, einen One-Piece-Flow mit wenig Stops, dass man auch Richtung Aachensee komme. Ja, also es ist schon 3-4 Uhr, wenn man das Hotel noch klar mache, dass man gucke, wie es aussieht. Und das war's. Alles klar. Bis dann. Servus.